Pack Bitches an den Elfen on und fix sie in den Arsch. Und danach glänzt die Anus dank den Nico-Granulaten. Ich bin gekommen, um zu handeln, doch verflix doch mal. Kein Cash, keine Kippen, du hast nix am Start. Guck mich an, Bitches legen mir ihr Schicksal in die Hände. Verständlich, denn das Paradies hängt voll mit Mirabellen. Die Leute wollen mich kennenlernen, doch erreichen nie mein Level. Denn ich benehme mich in Gegenwart von Mensch wie Gigi Allen. Fuck, ich bin der Geilste und häng ab mit Matze Hund. Ich geh vor die Rebel Lounge und schieß wahllos um mich rum. Ohne Witz, ich hab in jedem Arm drei Nutzen, du Idiot. Ich lauf durch die Stadt und verteilt Tapes, Crack und Schrot, Hurensohn. Fahr ich durch die Hut, wird jede Ampel grün. Denn das Leben hat Respekt vor mir, Bro, ich bin cool und süß. Du nimmst MDMA und LSD, doch bist du dumm, du kennst nicht mal das Alphabet. Rap-Fans wünschen mir die Pest an den Hals, verständlich, denn ich bin der Beste aller Zeiten. Bin fest angestellt, aber unterbezahlt wie Sexarbeiter. Bitch, dein Talent bleibt unentdeckt wie Jesus Leichnam. Scheiße, meine Lines sind noch nicht sick genug. Ich gehe mit Kontra-K einen Tag trainieren und mach ein Interview. Bitch, es ist LOL der Boss. Wer was anderes sagt, ist wohl nicht ganz so helle in seinem Kopf. Und du wirst sexuell missbraucht, ey. Hier kommen die Chefs im Rap-Geschäft und geben ihm, was er braucht. Du nimmst MDMA und LSD, doch bist du dumm, du kennst nicht mal den Unterschied, Fotze.